6. Sprechen Sie nach, bitte. Buchstabieren. Können Sie das bitte buchstabieren? Entschuldigung. Entschuldigung, können Sie... Entschuldigung, können Sie das bitte buchstabieren?